Plätze anweisen. A12a. Hören Sie. Welches Bild passt zu welchem Gespräch? Warum? Dialog 1. Guten Abend. Ein Tisch für zwei Personen. Haben Sie reserviert? Ja. Wie ist Ihr Name? Kupferberg. Kommen Sie bitte. Ihr Tisch ist draußen unter der Palme.